Als Aschenbrödel wollte keine Nüsse, stand auf Knödel und auf heiße Küsse. Frau Olle, ja, es war eine scharfe Braut, hat nur mit dem Schütteln ihre Lampe vergraut. Schneeweißchen und das Rosenrot, die rauchten und soffen trotz Alkverbot. Und Rübezahl, jeder kannte ihn schon, war groß im Geschäft als Drogenbaron. Märchen, Märchen, alles gelogen, alles Käse, man hat uns betrogen. Alle Akteure sind genauso schlecht, genau wie im Leben, genau wie echt. Rumpelstilzchen und das Rotkäppchen sah man neulich mit roten Schläppchen. Der Aladdin mit seiner Wunderlampe war nur scharf auf die Nachbarschlampe. Schneewittchen mit den sieben Zwergen hatte reichlich Sex, aber hinter den Bergen. Der Strubbelpeter war nie gut gestylt, ist jetzt Designer, hat's voll gepeilt. Märchen, Märchen, alles gelogen, alles Käse, man hat uns betrogen. Alle Akteure sind genauso schlecht, genau wie im Leben, genau wie echt. Hänsel und Gretel, ach so nette Geschwister, wollten nur zündeln mit Benzinkanister. Rapunzel geht nur zum Starfriseur, dröhnte sich zu mit Pfefferminzlikör. Froschkönig konnte es nicht ermessen, vor dem Kuss hat sie Schenkel gefressen. Das Schneiderlein, die arme Sau, die Stütze reicht nicht für Kind und Frau. Märchen, Märchen, alles gelogen, alles Käse, man hat uns betrogen. Alle Akteure sind genauso schlecht, genau wie im Leben, genau wie echt. Yeah.